Die Weibervolksversammlung, dritter Akt, erste Szene. Der Chor, ein altes Weib, bald darauf ein junges Mädchen. Die Alte, unter der Türe, wo nur die Männer bleiben, Zeit ist's längst. Ich stehe da, hübsch weiß und rot geschminkt im Safrankleide, trillere vor mich hin zum Zeitvertreib ein Liebeslied und tändle verführerisch, um im Vorbeigehen einen zu kapern. Schwebt auf meine Lipp, ihr Musen, herab und haucht ein ionisch Lied mir ein. Das Mädchen, im Hause gegenüber unter der Türe. Ha, Alte, kamst du mir zuvor? Da guckt sie raus. Solang ich weg war, dachte sie allein zu herbsten und mit Singen einen zu sich zu locken. Wacht, nun sing ich auch und findet's auch das Publikum nicht fein. Es macht doch Spaß und ist Komödienbrauch. Alte, zum Mädchen mit einer unanständigen Gebärde. Da küsst du den und geh. Zum Flötenbläser in der Orchestra. Du holder Künstler, nimm deine Flöte, Freundchen, und begleite ein dein und meiner würdig liebes Lied. Singt. Wer was Gutes will genießen, muß zu mir ins Bett sich legen, denn die Jüngern sind so gut nicht eingeschult wie wir, die Reifen, keine küsst und herzt so innig treu den Freund als ich, wenn einer mir im Arm liegt, flatterhaft sind all die andern. Mädchen singt. Schmähle nicht uns, die Jungen, denn die Wollust blüht allein auf weichen, schwellenden Schenkeln und umhaucht die zarten Äpfel. Weißgeschminkte Wettel, du, streck dich hin, du Braut des Todes. Alte, platzen soll dir die Mutter und das Polster gleit im besten Feuer dir herunter. Find auf deinem Lager eine kalte Schlang und zieh umsonst sie heran nach Küssen lüstern. Mädchen, weh, ach, wie ergeht es mir, noch nicht kommt mein Buhle, und doch bin ich allein zu Haus, denn meine Mutter ist ausgegangen. Sprechend. Und doch, ich darf davon nicht weiter reden. Singend. Amme, ruf mir, ich bitte dich, beim Kitzel der Lust, die du selber hoffst, ruf mir den steifen Orthagoras. Alte, singend. Ha, schon juckt es dich, brennend in ionischen Gluten, stehst du da. Sprechend, auch weißt du, scheint es, wie man lesbisch lägt. Singend. Aber du sollst mir meinen Gesellen nicht wegschnappen, mein stell dich ein, mir vorweg nicht nehmen, noch stören. Mädchen, sing immerhin und laure wie die Katze, zu mir kommt jeder lieber als zu dir. Alte, um fortzutragen. Mädchen, Alte, das ist neu. Alte, o nein. Mädchen, es ist wahr, ne Alte sagt nichts Neues. Alte, mein Alter brauchst du nicht zu fürchten. Mädchen, nicht? Dein Bleiweiß und dein Purpurrot wohl eher? Alte, vorguckend. Was neckst du mich? Mädchen, was reckst du dich? Alte, trillert. Ich singe für meinen Freund Epigenes ein Lied. Mädchen, wer ist dein Freund denn außer Geres noch? Alte, das wirst du sehen, da eilt er grad zu mir, dort ist er schon. Mädchen, o dich, du Hexe, sucht er nicht. Alte, nur mich bei Zeus, Gestellchen du. Mädchen, wir werden sehen, ich trete jetzt zurück. Alte, auch ich bin was anderes noch als du. Treten zurück. Zweite Szene. Ein Jüngling geht singend vorüber. Dürft ich doch bei dem blühenden Mädchen schlafen, ehe ein Affengesicht zuerst ein altes Weib in die dürren Arme mich nimmt, solches erträgt bei Gott nimmer ein freier Mann. Alte guckt hervor und singt. Wacht, ich lehr dich's ertragen, das sollst du büßen. Glaubst du, eine Charixena hier zu finden? Unsere Verfassung zwingt dich, du musst's, wenn in der Demokratie anders wir leben noch. Sprechend, ich geh und laure, was er machen wird, tritt zurück. Jüngling, ach Götter, fänd ich doch allein die Schöne, zu der ich wein und sehnsuchtvoll jetzt taumle. Mädchen, tritt vor. Ich hab sie schön beluchst, das alte Reff, sie ist hinein, die meint, ich komme nicht. Alte, ebenso. Er ist's, der Mann, von dem ich sprach zuvor, singend. Komm herein, lieber Schatz, komm zu mir, komm, sei mein süßer Buhle, die ganze liebe lange Nacht, mich verzehrt das Verlangen nach dir, du schöner Lockenkopf, schwer beklemmt die Sehnsucht, peinigt mich, ach, vor Liebe verschmacht ich fast, o Eros, lass, ich fleh, lass zu mir ins Bett ihn kommen, hübsch an meine Seite. Jüngling, komm, o komm, Liebchen, komm, steig herab zu mir und schnell öffne mir die Türe, sonst streck ich hier mich, hier an der Schwelle hin. Ach, Liebchen, ach, dürft ich doch ruhen in deinem Schoß und patschen dir auf den runden Hintern. Kypris, wie rasend machst du für sie mich, o Eros, lass, ich fleh, lass zu mir ins Bett sie kommen, hübsch an meine Seite. Alte, schmeichelnd, genug für meines Herzens Not, der tröstlich süßen Worte hab ich vernommen. Lieber Schatz, komm, ich bitt, ich flehe, komm herauf, mich zu umschlingen. O, ich leide viel Pein um dich. Jüngling, gegen das Mädchen gewendet. Mein goldnes Kleinod, teurer Schatz, der Kypris holdes Schoßkind, der Muse, Honigbienchenbild der Wollust, holde Charis, tu auf, mich zu umschlingen, o, ich leide viel Pein um dich, klopft an die Türe des Mädchens. Alte, tritt aus ihrem Haus hervor, du klopfst, mein Freund, du willst zu mir? Jüngling, seit wann? Alte, du pochtest doch. Jüngling, mich soll der Henker? Nein. Alte, was suchst du denn mit deiner Fackel hier? Jüngling, ich? Einen Anna Flüstier. Alte, welchen denn? Jüngling, nicht den Sebinos, den du wohl erwartest. Alte, fasst ihn. Bei Aphrodite willst du oder nicht? Jüngling, sich sträubend. Die über 60-Jährigen nimmt man heut nicht vor, ein andermal. Die sind verschoben, die unter 20 kommen heute dran. Alte, so war's wohl unterm alten Regiment, mein Schatz. Jetzt aber kommen wir zuerst. Jüngling, wer Lust hat, zieht, so spricht die Brettspielordnung. Alte, du kommst ums Essen nach der Brettspielordnung. Jüngling, pa, ich versteh dich nicht, geht auf die Türe des Mädchens zu. Ich poche hier. Alte, wohl, wenn du erst an meiner Tür gepocht. Jüngling, im Augenblick hab ich kein Mehlsieb nötig. Alte, liebkosend, ich weiß, du liebst mich, und dich wundert's nur, mich vor der Tür zu finden. Küss mich, Närrchen. Jüngling, sich abwendend, denk nur, wenn dein Galan uns sähe. Alte, wer? Jüngling, der Maler, der Geschickte. Alte, wer ist der? Jüngling, derselbe, der die Totenurnen malt. Schiebt sie hinein, geh, dass er dich nicht vor dem Hause trifft. Alte, aha, du willst, ich kenn dich. Jüngling, ich dich auch, will fort. Alte, bei Aphrodite, der ich angehöre, ich lass dich nicht. Jüngling, he, Alte, du bist toll. Alte, fasst ihn, kein Wort mehr, komm, du mußt mit mir ins Bett. Jüngling, gegen das Publikum, wozu doch kauft man Hacken an die Eimer? Man lässt nur so ne Alte in den Brunnen hinab und zieht den Eimer dran herauf. Alte, hör, spotte nicht, du Schalk, und komm mit mir. Jüngling, das muß ich nicht, du hättest denn ein Fünftel Prozent für mich dem Staat bezahlt als Steuer. Alte, du mußt bei Aphrodite, denn ich schlafe fürs Leben gern bei Männern deines Alters. Jüngling, ich aber nicht bei Weibern deines Alters, ich tu es nun und nimmermehr. Alte, zieht eine Rolle hervor, bei Zeus, das wird dich's lehren. Jüngling, ei, was ist denn das? Alte, der Volksbeschluss, nachdem du mit mir mußt. Jüngling, was ist denn das? Lass hören. Alte, gut, so höre. Liest. Beschluss der Frauen, wenn ein junger Mann ein junges Weib begehrt, da darf er nicht zustoßen, eh er's einer Alten tat, und will er nicht, läuft er der Jungen nach, so dürfen ihn die alten Frauen am Säckel ergreifen ungestraft und fort ihn schleppen. Jüngling, ach Gott, was soll mir heute noch zustoßen? Alte, du mußt, gehorsam fordert das Gesetz. Jüngling, doch wie, wenn nun ein Nachbar oder Freund herkömmt und mich erlöst? Alte, die Männer dürfen nicht über mehr als Scheffelswert verfügen. Jüngling, kann man sich frei nicht schwören? Alte, Kniffe gehen nicht mehr. Jüngling, dann bin ich Kaufmann. Alte, wag es nicht. Jüngling, nun denn, was muß ich tun? Alte, mir folgen, komm. Zerrt an ihm. Jüngling, schreit, Gewalttat! Alte, ja, Diomedeische. Jüngling, bestreu dein Bett zuerst mit Rosmarin, brich vier Weinranken ab und leg sie hin, auch Trauerschleifen, Röst und Urnen, stell auch eine Wasserschale vor die Tür. Alte, ja, und du kaufst mir dann den Kranz dazu. Jüngling, ja, wenn du noch ein Wachslicht überdauerst, denn drinnen, denk ich, fällst du gleich zusammen. Das Mädchen tritt heraus. Wohin mit ihm? Alte, mein ist er, komm herein. Mädchen, wo denkst du hin? Er ist ja viel zu jung für dich und dein Gelüst. Du könntest eher ja seine Mutter sein als seine Frau. Wenn ihr den Brauch einführt, bevölkert ihr mit Ödipussen ja das ganze Land. Reißt ihn weg. Alte, verfluchte Dirne, nur die Mißgunst gab, den pfiff dir ein, das sollst du büßen, wacht! Ab! Jüngling, das war ein Liebesdienst bei Zeus, dem Retter, küsst sie, die Alte mir vom Hals zu schaffen, Herzchen, für so viel Huld und Güte zoll ich dir heut Nacht den besten, längsten, dicksten Dank, will mit ihr eintreten. Dritte Szene, die vorigen, ein altes Weib tritt auf. Zweite Alte, he du, wo schleppst du gegen das Gesetz ihn hin? Es sagt doch deutlich, dass er erst bei mir muß schlafen. Jüngling, o ich Ärmster, wo bist du herausgekrochen, alte Hexe? Das Luder ist noch garstiger als jene. Zweite Alte, komm her. Jüngling, zum Mädchen, um Gottes Willen, lass mich nicht von der entführen. Das Mädchen flieht. Zweite Alte, das Gesetz, nicht ich, entführt dich. Jüngling, die Empusa ist so graus, mit blutgeschwollenen Blasen übersät. Zweite Alte, komm, süßes Püppchen, folg mir, schwatz nicht lang. Jüngling, ach, lass mich nur zuerst beiseite gehen, damit ich wieder zu mir komme, sonst, du wirst es sehen, mach ich dir vor Angst was Gelbes. Zweite Alte, geh, du kannst ja drinnen kacken. Jüngling, mehr als ich selber will, befürcht ich, sieh, ich will dir gleich zwei tüchtge Burgen stellen. Zweite Alte, das brauchst du nicht. Vierte Szene, die vorigen, eine dritte Alte. Dritte Alte, zum Jüngling, he du, wo willst du hin mit dieser da? Jüngling, ohne sie anzusehen, ich will ja nicht, ich muß, wer du auch bist, gesegnet seist du mir, dass du mich Ärmsten rettest. Sieht sie und fährt zurück. O Herakles, ihr Pane, Korybanten, die Oskuren, welch Ungetüm, noch scheußlicher als das, auf die zweite Alte zeigend. Um Gottes Willen, welche Missgeburt, ein Pavian mit Bleiweiß überschmiert, ne Wette, die Hölle nicht behielt. Dritte Alte, komm, spotte nicht und folge mir. Zweite Alte, nein, mir. Sie reißen ihn herum. Dritte Alte, ich lass dich nicht. Zweite Alte, auch ich nicht, mein bist du. Jüngling, in Stücke reißt ihr mich, verfluchte Hexen. Zweite Alte, mir musst du folgen nach Gesetz und Recht. Dritte Alte, mir, denn den Vorrang hat die hässlichste. Jüngling, wenn ihr mich so herunterbringt, wie soll ich denn am Ende zu der Schönen kommen? Dritte Alte, da siehe du zu, tu erst hier dein Amt. Jüngling, mit welcher find ich denn zuerst mich ab? Zweite Alte, du fragst zu mir. Jüngling, zur dritten Alte, so lass mich doch erst los. Dritte Alte, hieher zu mir. Jüngling, wenn die mich fahren lässt. Zweite Alte, ich lass dich nicht. Dritte Alte, auch ich nicht. Jüngling, meiner treu, ihr wärt gefährliche Fährleute. Zweite Alte, so? Jüngling, ihr risset eure Passagier in Stücke. Zweite Alte, schweig jetzt und komm. Dritte Alte, bei Zeus, du kommst zu mir. Jüngling, nach dem Gesetze des Kanonons muß das gehen. Vornehmen muß ich jed apart, zwei ist zu viel für einen Reitersmann. Zweiter Alte, komm nur, du issest zuerst ein Dutzend Zwiebel. Jüngling, ich Ärmster, dicht zur Pforte bin ich schon geschleppt. Dritter Alte, zur zweiten Alten, das nützt dir nichts, ich fall ins Haus zugleich mit ein. Jüngling, barmherz'ge Götter, nein, ein Unglück immer lieber noch als zwei. Dritter Alte, bei Hekate, was frag ich, ob du willst? Jüngling, weh, dreimal weh, wenn ich ein altes Weib soll Tag und Nacht belegen, ach, und wenn ich fertig bin mit der, die Frühne dort, die einen Schminktopf auf den Backen trägt, ist das nicht hässlich? Grässlich ist's bei Zeus dem Retter, ich verlorner Mann, ins Wasser mit solchen Ungeheuern soll ich gehen? Nun, wenn bei den verfluchten Wetteln mir was Menschliches begegnet in dem Schlund, in den ich fahren soll, begrabt mich dicht vorm Hafen, überteert die andere, oben lebendig und die Füße bis zum Knöchel, setzt ihr in heißes Blei, und so plombiert stellt sie als Tränenkrug mir auf das Grab. Ab mit den beiden Alten. Chorgesang. Fehlt.